Erster Hiob antwortete. Er sagte, Zweiter, wie lange wollt ihr mir wehtun? Wie lange wollt ihr mich mit euren Worten quälen? Dritter, ihr habt mich schon 10-mal beleidigt. Ihr schämt euch nicht, mich schlecht zu behandeln. Vierter, wenn ich einen Fehler gemacht habe, weiß nur ich selbst davon. Fünfter, wollt ihr euch über mich stellen? Dann zeigt mir, was ich falsch gemacht habe. Sechster, wisst doch, Gott hat mich niedergedrückt. Er hat mich mit seinem Netz gefangen. Siebter, ich schreie auf Gewalt. Aber niemand hört mich. Ich rufe um Hilfe. Aber es gibt kein Recht. Achter, Gott hat meinen Weg versperrt. Ich kann nicht weitergehen. Er macht meine Wege dunkel. Neunter, er hat mir meine Ehre genommen. Er hat mir die Krone vom Kopf genommen. Zehnter, er zerstört mich überall. Ich werde verschwinden. Er nimmt mir alle Hoffnung weg. Elftes, sein Zorn wird groß gegen mich. Er sieht mich wie seine Feinde an. Zwölfter, seine Truppen kommen alle zusammen. Sie greifen mich an. Sie lagern sich um mein Zelt. Dreizehnter, er hat meine Brüder von mir weggenommen. Meine Freunde sind mir fremd geworden. Vierzehnter, meine Verwandten kommen nicht. Meine Bekannten haben mich vergessen. Fünfzehnter, die Leute in meinem Haus sehen mich als Fremden an. Meine Mägde sehen mich als Fremden an. Sechzehnter, wenn ich meinen Sklaven rufe, antwortet er nicht. Ich muss ihn mit meinem Mund bitten. Siebzehnter, meine Frau mag meinen Atem nicht. Meine eigenen Brüder mögen meinen Geruch nicht. Achtzehnter, sogar die Kinder achten mich nicht. Wenn ich aufstehen will, machen sie sich lustig über mich. Neunzehnter, alle meine guten Freunde hassen mich. Die Menschen, die ich liebte, sind jetzt gegen mich. Zwanzigster, meine Knochen sind an meiner Haut. Ich bin sehr dünn. Ich habe nur noch mein Zahnfleisch. Einundzwanzigster, habt Mitleid mit mir, meine Freunde. Habt Mitleid. Denn Gott hat mich geschlagen. 22. Warum jagt ihr mich wie Gott? Ihr wollt mich immer weiter verletzen. 23. Ich wünschte, meine Worte würden aufgeschrieben. Sie sollten auf eine Tafel geschrieben werden. 24. Man sollte sie mit einem Eisenstift und Blei schreiben. Man sollte sie für immer in den Fels meißeln. 25. Aber ich weiß, mein Retter lebt. Er wird am Ende auf der Erde stehen. 26. Meine Haut wird zerstört sein. Ohne mein Fleisch werde ich Gott sehen. 27. Ich werde ihn sehen, zu meinem Glück. Meine Augen werden ihn sehen. Er wird nicht mein Feind sein. Mein Herz sehnt sich danach. 28. Ihr sagt, wie wollen wir ihn jagen? Ihr denkt, der Grund für das Problem ist bei mir. 29. Dann fürchtet euch vor dem Schwert. Denn solche Taten verdienen Strafe. Dann wisst ihr, dass es ein Gericht gibt.